Gefangen im Packeis. Ein Hörspiel nach dem Roman von Christa Maria Zimmermann. Hörspielbearbeitung Heidi Knetsch und Stefan Richwin. Regie und Redaktion Hans-Helge Ott. Musik Serge Weber. Du willst also Abenteuer erleben. Willst zu den Robben und Pinguinen am Südpol. Willst wissen, was die so tun und treiben, diese Robben und Pinguine. Abenteuer. Was weißt du denn schon von Abenteuern? Du bist ja noch ein halbes Kind. Monatelang auf dem Schiff leben, in der Kälte. Das findest du wohl romantisch, was? Romantisch. Die reinste Knochenmühle ist es. Ich habe Männer gesehen, Männer wie Baumstämme, die nicht zur Rande kamen. Und da willst du als Mädchen... Ja, Jenny, ich weiß, das hörst du nicht gern, aber zufällig bin ich dein Großvater und der will nicht, dass seinem Enkelkind etwas zustößt. Ich verstehe es wirklich nicht. Südpol, Antarktis, wo du hier eine warme Bude hast, trockenes Bett unterm Hintern. Und jetzt komm hier bloß nicht wieder mit den euren Kamellen, dass ich dein Vorbild wäre, weil ich mit 14 von zu Hause ausgerissen bin, um zur See zu fahren. Ja, ich wollte Wasser unterm Kiel haben. Aber reicht das schon für ein Vorbild? Ja? Und glaub bloß nicht, ich hätte dir von damals schon alles erzählt. Nicht mal die Hälfte habe ich erzählt. Die andere Hälfte, nee, dafür warst du noch zu klein. Aber jetzt kannst du die Wahrheit vertragen. Warum ich ausgerissen bin. Klar, Abenteuer. Aber das war es nicht allein. In der Schule, eine falsche Antwort und pfitsch, war der Rohrstock zur Stelle. Oh, Mr. Brocklehurst hätte besser für eine Vogelscheuche als für einen Lehrer getaugt. Aber im Prügeln war er ein echter Profi. Immer auf die gleiche Stelle, zack. Und keiner in meiner Klasse hat mehr Dresche bezogen als ich. Naja, zu Hause war es auch nicht besser. Als ich noch klein war, hat sich meine Stiefmutter einen Spaß draus gemacht, mich im Kohlenkeller einzusperren. Fast krepiert bin ich vor Angst. Eines Tages wollte ich nur noch meinen Hintern in Sicherheit bringen. Nachts also raus aus dem Fenster. Von der Eisenbahnbrücke bin ich in den Kohlewaggon gesprungen. So kam ich bis Newport und wurde Schiffsjunge. Damals, die erste Zeit auf See, ich war wie neugeboren. Das Meer, der Himmel, der nicht aufhören wollte. Und ich kam in der Welt rum, bis nach Amerika. Und da lernte ich dann Billy kennen, William Bakewell. Mein besten Freund, Billy, 10 Jahre älter als ich und ein echter Tausendsasser. Und wenn man Billys Freund war, dann, ja, dann war man Billys Freund. Mit Billy kam ich bis Südamerika, nach Argentinien. Eines Tages lungerten wir im Hafen von Buenos Aires rum. Da sahen wir sie vor Anker liegen. Die Endurance. Ah, oh, so was Schmuckes von einem Dreimastsegler. Dann erfuhren wir, dass die Endurance ein Expeditionsschiff war. Ihr Kommandant war der berühmteste Polarforscher der Welt, Sir Ernest Shackleton. Und als wir dann hörten, dass Shackleton noch Seeleute für sein Schiff suchte, sind wir hin. Da stand ich also zum ersten Mal vor diesem Mann. Wie er mich von oben bis unten musterte. Mir war, als könnte er mein Herz klopfen sehen. Jetzt zu dir, mein Junge. Wie heißt du? Blackborough, Sir. Peter Blackborough. So, Blackborough. Und du denkst, wir machen eine Vergnügungsreise, was? Aber das ist keine Vergnügungsreise. Das ist eine Expedition. Ich weiß, Sir. Du weißt gar nichts, mein Junge. Wir setzen unser Leben aufs Spiel. Dafür brauche ich Männer, keine Grünschnäbel. Der Jüngste ist hier 20. Ich denke, das ist jung genug. Aber ich könnte doch... Du kannst nicht. Ich stand da wie betäubt. Das große Abenteuer? Ohne mich? Aber was noch schlimmer war, Billy, meinen Freund Billy, den hatte Shackleton vom Fleck weg angeheuert. Nicht, dass ich's Billy nicht gegönnt hätte. Ja, Billy hätte ich alles gegönnt. Aber ohne Billy, was würde jetzt aus mir werden? Wie ein getretener Hund bin ich zur Tür geschlichen. Blackborough? Ja, Sir? Wenn du willst, könntest du dir ein paar Pennies als Küchenjunge verdienen. Ja? Danke, Sir. Vielen Dank. Dass wir uns bloß nicht missverstehen. Wenn wir in See gehen, musst du vom Schiff. So wurde ich Küchenjunge auf der Endurance. Für 3 Tage. Bis sie auf große Fahrt gehen würde. Ohne mich. Am letzten Tag hockte ich in Billys Kajüte und sah zu, wie er seinen Spind einräumte. Du, Billy? Mhm. Dein Spind. Was ist mit dem? Da ist doch noch jede Menge Platz drin. Klar ist da noch. Peter, du willst doch nicht etwa... Ich gehe nicht mehr von Bord. So eine Chance kriege ich nie wieder. Was ist mit den anderen? Ich schlafe hier nicht allein. Wenn die das mitkriegen... Sind wir längst auf See. Bis dahin rühre ich mich nicht. Ich atme nicht, ich stelle mich tot. Shackleton kriegt einen Tobsuchtsanfall. Der macht dich fertig und mich gleich mit. Ich sage einfach, du hattest keine Ahnung. Wer will das Gegenteil beweisen? Als die Endurance den Hafen verließ, hockte ich in Billys Spind. Das war eine verdammte Tortur, sage ich dir. Der Reihe nach schliefen mir sämtliche Körperteile ein. Linker Arm, rechter Arm, linke Arschbacke, rechte Arschbacke. Naja, immer rund um den Kompass. Aber ich war auf der Endurance. Nur mein Magen hat nicht mitgespielt. Also, wenn du seekrank bist, das ist schon eine Plage. Aber wenn du dann noch in so einem Kasten hockst, stockfinster, du willst nur noch sterben. Aber bevor du stirbst, willst du noch mal kotzen. Aber das war ja nun mal Billys Spind. Den konnte ich doch nicht vollsauen. Also mache ich die Tür auf und lass mich nach draußen kippen. Naja, in dem Moment kommt wer rein in die Kajüte. Nicht Billy, sondern Officer Wilde, der stellvertretende Expeditionsleiter. Und der hat mich dann in Shackletons Kabine geschleppt. Sir, wir haben einen blinden Passagier an Bord. Was zum Teufel hast du hier noch verloren? Blackborough, ich rede mit dir. Er hat sich im Spind von Matrose Bakewell versteckt. Oh, dann mal her mit diesem Bakewell. Sir, der hatte keine Ahnung. Glauben Sie mir, ich habe mich ganz allein versteckt. Hast du bestimmt nichts dagegen, wenn ich dich ganz allein auf der nächsten Insel aussetze? Wenn du Glück hast, ist sie bewohnt. Vom Pinguin. Sir, ich dachte... So, du dachtest. Ich habe einen blinden Passagier an Bord, der sich was dabei gedacht hat. Oh, ich habe nichts dagegen, wenn meine Männer denken, aber dann, Mr. Blackborough, gibt's noch meine Befehle. Und ein Seemann, der die Befehle des Kommandanten in den Wind schlägt, ist nichts wert. Weißt du, was man früher mit deinesgleichen gemacht hat? Den Eisbären zum Fraß vorgeworfen. Verzeihung, Sir, aber... Was aber? Eisbären, Sir. In der Antarktis, da gibt's keine. Nur am Nordpol. Unser blinder Passagier hat wohl Bücher gelesen. Ja, Ihre ganzen Bücher. Ich habe alle gelesen, 3-mal. Großartig, ein Bücherwurm. Wenn uns das Essen ausgeht, dann bist du der Erste, der geschlachtet wird. Ja, Sir. Das heißt, ich meine... Und nun? Mr. Wilde. Ja? Können wir einen Küchenjungen gebrauchen? Oh, Mr. Green wäre hoch erfreut. Gut. Blackborough, du meldest dich sofort bei Mr. Green in der Kombüse. Sir? Du bekommst 3 englische Pfund im Monat und keinen Penny mehr. Abtreten! Man schrieb den 27. Oktober 1914. Und ich, Peter Blackborough, gehörte jetzt zur Mannschaft der Endurance. An der Seite von Sir Ernest Shackleton würde ich zum Südpol marschieren, zum Ende der Welt. Und jetzt ran an die Brassen. Her mit den Abenteuern. Jedenfalls habe ich mir das so vorgestellt. Ah, Jugend ist was Großartiges, Jenny. Das Leben liegt wie ein Zaubergarten vor dir. Und du schwenkst deine Mütze und brüllst, ich komme! Ja, dass es ganz anders kommen könnte, für sowas hast du keinen Sinn. Ich war jetzt 16 Jahre alt und es war der Beginn meines größten Abenteuers. Manche sagen, es wäre eins der größten Abenteuer der Menschheit gewesen. Jedenfalls war ich jetzt Küchenjunge auf der Endurance. Und bald kriegte ich noch eine Spezialaufgabe. Ich wurde Hundebetreuer. Du weißt ja, Hunde sind auf so einer Expedition das Wichtigste überhaupt. Sobald wir an Land kämen, müssten sie die Schlitten mit dem Gepäck ziehen. Wir hatten 69 Hunde dabei. Airedale Terrier, riesige Neufundländer, Collies. Manche von denen, das waren noch halbe Wölfe, sag ich dir. Rauflustig wie eine Horde besoffener Matrosen. Aber ich konnte mit denen. Ich mochte die Biester und sie mochten mich. Vielleicht haben sie mir deshalb das Leben gerettet. Aber das erzähle ich dir später. Wir fuhren also aufs Weddell-Meer hinaus und ich in mein Schicksal. Glück? Glück ist gar kein Ausdruck. Jeden Tag habe ich das große Fest des Lebens gefeiert. Wir waren 28 Mann, prima Kumpel allesamt. Nur mit einem war es schwierig. John Vincent. Der war mal Schwergewichtscatcher. Und ausgerechnet mit dem lege ich mich an. Der Schiffszimmermann hatte nämlich einen Kater dabei. Und der spazierte am liebsten über die Hundehütten weg. Na, kannst du dir ja vorstellen, was die Hunde davon hielten. Und als wieder mal die Hölle losbrach, kommt dieser Vincent daher, packt den Kater am Genick und schüttelt ihn, als wäre er nur ein Sack Lumpen. Verdammtes Vieh! Du machst mir immer die Hunde verrückt. Ja, ja, versuch's nur. Kratz nur, du Biest. Beiß zu, ja. Und jetzt Schluss mit dir. Kannst du schwimmen? Ich denk nur, der schmeißt den Kater über Bord. Ich also losgerannt. Und bevor Vincent das zappelnde Tier über die Reling schmeißen konnte, hab ich ihm meinen Schädel in die Rippen gerammt. Hey, was war das denn? Vincent war so verblüfft, dass er den Kater losgelassen hat. So schnell war das arme Vieh noch nie davon geflitzt. Aber jetzt war ich das arme Vieh. Du brauchst wohl eine Abreibung, du kleine Ratte! Groß nachdenken war jetzt nicht mehr. Ein Schlag von Vincent und ich hätte ein neues Gebiss gebraucht. Also kletter ich eine Eisenleiter hoch, nur weg von diesem Kerl. Die Leiter führte zur Mitte von einem Mast, ich immer höher. Aber da merkte ich, Eis! Und wo ich auch hinfasste, alles Eis. Meine Finger klebten fest. Ich blickte nach unten, direkt in das Gesicht von John Vincent. Das hast du nur einmal gemacht. Das machst du nicht wieder. Vincent war schneller als ich. Er kriegte mich am Fuß zu fassen. Ich stürze, dachte ich. Gleich fliege ich. Ich fing an zu zittern. So hatte ich mich in die Trossen verkrallt. Da war noch eine andere Stimme. Hey, Vincent! Von ganz unten, vom Deck. Komm da runter! Was? Wieso? Weil ich da hoch will. Aber du bleibst oben, Peter. Ich brauche dich noch. Und jetzt mach schon, Vincent, runter mit dir. Als Vincent aufs Deck zurückkletterte, Erst da erkannte ich den Mann, der ihn gerufen hatte. Es war Frank Hurley, unser Fotograf. Hurley war Australier, ein wilder Hund, sag ich dir. Es konnte so kalt sein wie sonst was, der hatte nicht mal eine Mütze auf. Hurley also kam zu mir hoch. Da erst merkte ich, wo ich stand. Wenn du ganz oben in den Trossen von einem Segelschiff hängst und tief unter dir schäumt das Meer, das ist wie ein Ritt auf dem Drachen. Alles bewegt sich, Schiff, Himmel, Wasser. Und du mit deinem bisschen Leben, du bist nur ein Furz im Weltmeer, in dem alles brodelt und tobt. Hey, Peter! Ja? Warum steigst du nicht höher? Gleich stehst du mir auf dem Kopf. Ich kann nicht. Okay, dann drück dich auf die Seite und lass mich vorbei. Hey, du bist ja ganz blass um die Nase. Noch nie auf dem Mast gewesen? Nein. Musste üben. Man gewöhnt sich dran. Und jetzt pass auf. Ich bind dich mit meinem Schal fest, okay? Ja, Sir. So. Und jetzt nimmst du meine Kamera und wartest, bis ich auf der Topra sitz. Und dann machst du ein verdammt gutes Foto von mir, okay? Okay. Dann turnt dieser Hurley wie ein Affe nach oben und rutscht auf dem Hosenboden die höchste Ra lang. Allein vom Zuschauen wurde es dir speiübel. Naja, und dann habe ich ein verdammt gutes Foto von ihm gemacht. Wie er da saß, hoch oben. Wie ein Sturmvogel auf der höchsten Spitze der Welt. Hurley. Hurley, der hätte sich ein gutes Foto sogar aus der Hölle geholt. Viele mochten ihn ja nicht, weil er ziemlich schroff werden konnte. Aber ich konnte mit ihm. Wohl deshalb, weil auch er als Junge von zu Hause ausgebüxt war. Mit 13. Hm? Also, ein verrückter Haufen waren wir schon. Tolle Kerle, sag ich dir. Bis auf Vincent. Nach der Sache mit dem Kater hatte er es auf mich abgesehen. Und ich war ja nun mal Küchenjunge. Und als Küchenjunge musste der Mannschaft das Essen bringen. So kam ich ihm dauernd in die Quere. Was ist das denn? Du kennst wohl die richtige Reihenfolge nicht. Welche Reihenfolge? Dieser Milchbart kennt die Reihenfolge nicht. Dann will ich dir mal sagen, was die richtige Reihenfolge ist. Der Boss kriegt sein Essen immer zuerst. Der Boss? Aber der Boss hat doch... Bin ja wohl ich. Hier unten bin ich der Boss. Oder gibt's hier wen, der das anders sieht? Das reicht, Vincent. Oh, Billy! Lass Peter in Ruhe. Der kleine Billy-Boy beschützt sein Baby. Hier gibt's nur einen Boss. Und der heißt Shackleton. Der hat's nicht nötig, seine Leute zu piesacken. Ich könnte dir alle Knochen zerschlagen. Aber ich hab keine Eile damit. Wenn wir erst an Land kommen, marschiert euer geliebter Boss mit seinen Landratten zum Südpol. Dann werden wir ja sehen. Gottlob hatten diese Kraftmeiereien bald ein Ende. Als wir eines Abends im Mannschaftsraum saßen, kam Chippy, der Zimmermann, rein. Eigentlich hieß er ja Harry McNeish. Aber für Seeleute heißt der Schiffszimmermann immer nur Chippy. Vincent zum Boss. Ich? Was zum Teufel will der von mir? Dich zum Admiral befördern, was sonst? Hey, wenn du mich auf den Arm nehmen willst, ja? Und eins sag ich dir. Wenn dein Kater nochmal seine Fischköppe in meiner Koje versteckt, zieh ich ihm das Fell ab. So, es gibt eine alte Regel, Vincent. Leg dich nicht mit dem Schiffszimmermann an. Dem könnte sonst ein Werkzeug ausrutschen, verstehst du? Und jetzt lass den Boss nicht länger warten. Als Vincent zurückkam, verdrückte er sich gleich in seine Koje. Wir haben nie erfahren, was der Boss zu ihm gesagt hat, aber von da an hat mich Vincent in Ruhe gelassen. Und mit den anderen gab es sowieso keine Probleme. Die meisten waren ja Offiziere oder Wissenschaftler, wie es auf so einer Expedition üblich war. Feine Herrschaften. Oh. Trotzdem waren wir eine echte Gemeinschaft. Da konnte da sonst was sein. Ein Doktor oder nur ein Kohleschipper. Nicht mal der Boss ließ sich eine Extrawurst braten. Ich musste ihm mal eine Kanne Tee in die Kabine bringen. Als ich reinkam, war sein Stellvertreter bei ihm. Was halten Sie davon, Mr. Wilde? Tja, mit dem Eis war nicht zu rechnen. Viel zu früh für die Jahreszeit. Mir gefällt dieses Eis ganz und gar nicht. Wenn wir die Waselbucht noch erreichen wollen, dann... Peter, stell den Teebeutel auf den Kartentisch. Ja? Hat sich unser blinder Passagier schon eingelebt? Ja, Sir. Es gefällt mir sehr gut, Sir. Danke für den Tee, Peter. Halt, lauf jetzt noch nicht gleich weg. Da wäre noch was. Ja, Sir. Ich bin sehr zufrieden mit dir. Man hört nur Gutes über dich. Ja, Sir. Danke, Sir. Peter, eins gefällt mir nicht. Sir? Ich meine, du solltest endlich mit diesem Ja, Sir, Nein, Sir, Danke, Sir aufhören. Wir sind ja auf einem Schiff, nicht im Buckingham-Palast. Die anderen nennen mich Boss. Das ist genug der Ehre. Ja, Sir. Boss. Schon gut, Peter. Beim nächsten Mal. Darf ich Sie was fragen? Nur zu. Vor 6 Jahren. Sie hätten der erste Mensch am Südpol sein können. Aber Sie sind umgekehrt. Dann waren die Norweger die Ersten. Warum ich umgekehrt bin? Mr. Wilde war dabei. Er kann es dir sagen. Ja, wir wären die Ersten gewesen. Aber wir hätten alle Vorräte verbrauchen müssen. Auf dem Rückmarsch wären wir verhungert. Helden, aber tot. Wie Mr. Scott? Wie Mr. Scott. Aber die Antarktis, sage ich dir, die hat sich noch ein Abenteuer für uns aufgespart. Sobald wir Land erreicht haben, marschiere ich mit dem Expeditionsteam zum Südpol. Aber diesmal kommen wir nicht wieder zum Ausgangspunkt zurück. Wir wollen als erste Menschen die gesamte Antarktis durchqueren. Da brauchen Sie vielleicht, Sir, ich meine, Boss, vielleicht einen Küchenjungen. Peter, du glaubst doch nicht, dass du... Vergiss das mal wieder ganz schnell. Sobald wir die Waselbucht erreicht haben, wirst du mit den anderen Seeleuten zurücksegeln. Und jetzt sage ich dir mal was. Sei froh darüber. Du ersparst dir 3000 Kilometer Fußmarsch. Die Strapazen sind unvorstellbar. Bei uns sind schon ganz andere Männer zugrunde gegangen. Ja, kannst du mal sehen, was ich für Flausen im Kopf hatte. Ich dachte allen Ernstes, der Boss würde mich zum Südpol mitnehmen. Ja, wer will denn kein Held sein? Mit 16? Aber vorerst hatte ich andere Sorgen. Ich hatte ja die Sache mit dem Eis aufgeschnappt. Dazu musst du wissen, dass wir auf der letzten bewohnten Insel auf Südgeorgien Station gemacht hatten. Als wir da wieder ablegten, war schon am nächsten Tag Packeis zu sehen. Mal kleinere, mal größere Eisschollen. Aber es gab reichlich freies Wasser dazwischen. Jedenfalls wollte ich wissen, was es mit dem Eis auf sich hatte. Also habe ich Chippy gefragt. Der Zimmermann war ein alter Seebär, der kannte sich aus. So, der Boss hat gesagt, es könnte Probleme mit dem Eis geben. Also das hätte ich dir auch sagen können. Dieses Jahr, verstehst du, ist es richtig beschissen mit dem Eis. Hier dürfte es überhaupt noch keins geben. Wir haben noch Sommer, Hochsommer, verstehst du? Hat sich wohl verrechnet, dein schlauer Boss. Wieso verrechnet? Na, weil er sich einbildet, wenn er kommt, muss gutes Wetter sein. Und, was haben wir? Beschissenes Wetter haben wir. Du hast ja selber gehört, was die Walfänger von Südgeorgien gesagt haben. Dass diesmal mit dem Eis nicht zu spaßen wäre. Aber zuhören können sie wohl nicht, die hohen Herren. Aber das Wetter kann doch wieder besser werden. Ja, kann. Kann auch nicht. Aber eins sage ich dir. Bevor es richtig losgeht, kann es schon wieder vorbei sein. Verstehst du? Ich verstehe überhaupt nicht. Dann streng mal dein Oberdeck an. Wenn es kälter wird, schließt sich das Eis, verstehst du? Dann sitzen wir fest. Und dann? Nix und dann. Du sitzt fest wie ein Kieselstein in einem Gletscher. Am Ende kann es übel werden. Schau dir mal den Zwieback hier an. So. Er ist jetzt unser Schiff. Und meine Faust ist das Packeis. Als Chippy die Faust wieder öffnete, waren von dem Zwieback nur noch Brösel übrig. Von dem Tag an habe ich das Packeis mit ganz anderen Augen betrachtet. Wenn die Sonne schien, sah es großartig aus. Es gab Eisgebilde, die trieben wie Blütenfelder vorbei. Und manchmal tauchten Eisberge auf, riesige Kolosse, wie Paläste aus Licht. Aber seit der Sache mit dem Zwieback, also Für mich hatte das Eis jetzt eine gefährliche Schönheit. Und es wurde gefährlich. Die offenen Rinnen im Eis wurden immer seltener. Und immer öfter musste sich unser tapferes kleines Schiff als Eisbrecher abmühen. Die Endurance, sage ich dir, die hatte einen Kampfgeist wie ein Seeelefant. Da konnten mordsmäßige Eisbrocken vorm Bug kommen. Aber was nutzt der ganze Kampfgeist, wenn die Antarktis dein Feind ist? Eines Tages war ich an Deck beschäftigt. Shackleton und Officer Wild standen an der Reling. Das Eis ist mir nicht geheuer. Die Schollen sind verdächtig weich, als würden wir durch Pudding fahren. Ja, und immer noch Wind aus Nordost. Wollen wir hoffen, dass es nicht noch kälter wird. Was dann wäre, habe ich bald erfahren. Das Eis hatte sich jetzt völlig geschlossen. Es hob und senkte sich mit dem Seegang. Sah aus wie ein atmendes Lebewesen. Für mich sieht's aus wie ein Leichentuch, hatte McLord, einer der Matrosen, geflüstert. Dann wurde es immer kälter. 15 Grad unter Null. Und der Pudding fror zu einer riesigen Scholle zusammen. Unser Schiff mittendrin war wie eingemauert. Am nächsten Morgen traf ich Hurley an Deck. Trotz der Kälte war er mit seiner Kamera mal wieder im Mastkorb gewesen. Sieht beschissen aus. Nicht mal von da oben ist noch ein Tropfen offenes Wasser zu sehen. Darf ich Sie was fragen, Mr. Hurley? Okay. Was ist, wenn wir... Also wenn... Wir das Schiff nicht mehr freikriegen? Naja, dann müssten wir eine ganze Weile die Zeit totschlagen. Verdammte Eisberge zählen, uns gegenseitig auf die Nerven gehen. Wie lang? Was weiß ich. Kommt auf die Packeisdrift an. Die was? Okay, Peter. Ich versuch's mal zu erklären. Unter dem Packeis ist das Meer. Und das Meer hat eine Strömung, auf der das Eis mitschwimmt, okay? Unserem festgefrorenen Schiff bleibt nichts anderes übrig, als ebenfalls mitzuschwimmen. Das geht dann immer rund. Immer im Kreis rum. Wieso im Kreis? Weil sich die Strömung im Weddellmeer immer im Kreis bewegt. So wie der Uhrzeiger läuft. Und dann? Tja, dann müssen wir unsere Haut retten. Aber das haut uns doch nicht um. Du weißt ja, wenn der Boss eins nicht leiden kann, dann mangelnde Zuversicht. Abends erzählte ich Billy, was Hurley gesagt hatte. Wenn wir festsitzen, treiben wir im Kreis? So hat's Hurley gesagt. Wie der Uhrzeiger läuft. Wie der Uhrzeiger. Peter, dann treiben wir von der Küste weg. Wenn das Eis nicht aufmacht, sitzen wir den ganzen Winter irgendwo da draußen im Packeis fest. Den ganzen Winter? Billy, dann sind wir noch ein halbes Jahr länger zusammen. Du und ich und die anderen. Peter, das ist kein Winter wie in England. Du siehst die Sonne nicht mehr. Du hast Dunkelarrest. Jeden Tag Dunkelarrest. Und was, wenn die Vorräte nicht reichen? Ich sag's nochmal, Jugend ist die großartigste Sache, die dir zustoßen kann. Wer sie nicht bis zur Neige auskostet, der stirbt in Armut. Und das hier, das war mein Abenteuer. Und jetzt ging's erst richtig los. Denn das Eis war unerbittlich. Wir versuchten noch mit Hacken und Brechstangen eine Wasserrinne freizukriegen, aber mehr als offene Blasen an den Händen kam dabei nicht raus. Ende Februar rief uns Shackleton zusammen. Männer, der Polarsommer ist vorbei und er hat es nicht gut mit uns gemeint. Bei freiem Wasser hätten wir schon morgen unser Ziel erreicht. Da die Eisbedingungen aber immer schlechter werden, müssen wir den Winter im Packeis verbringen und auf bessere Zeiten warten. In erster Linie kommt es jetzt darauf an, genügend Vorräte anzulegen. Wir brauchen frisches Fleisch für uns und die Hunde. Ob der Boss da wirklich noch an den Erfolg seiner Expedition geglaubt hat, dass ihm das Packeis einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, das muss eine grausame Enttäuschung für ihn gewesen sein. Nicht mal Land hat er erreicht, nicht mal das. Bevor er überhaupt losmarschieren konnte, saß er schon in der Falle. Aber deswegen mit seinem Schicksal hadern, das passte nicht zu ihm. Er hat einfach nur gesagt, was jetzt zu tun war. Und fertig. Ja, und ich? Innerlich habe ich gejubelt. Jetzt konnte ich noch viele Monate mit diesen Männern zusammen sein. Aus Büchern wusste ich zwar, dass schon viele Schiffe auf Nimmerwiedersehen im Eis verschwunden waren, aber die Endurance, die doch nicht. Und die erste Zeit war wirklich prima. Irgendwer war auf die Idee gekommen, auf dem Eis Fußball zu spielen. Oder wir trainierten die Schlittenhunde. Ich hatte ja immer noch meine Spezialaufgabe als Hundebetreuer. Eines der Hundeweibchen hatte Welpen gekriegt. Und jetzt war ich jede freie Minute mit den Hundebabys zugange. Eins von denen war ein bisschen schwächlich und wurde von seinen Geschwistern ständig von der Hundemutter weggedrängt. Warum lassen denn die anderen den Kleinen nicht trinken, Mr. Wild? Ja, so ist das nun mal im Hundeleben. Die Starken lassen die Schwachen nicht ran. Ich glaube nicht, dass es viel Sinn hat, den Kleinen großzuziehen. Der wird nie ein brauchbarer Schlittenhund. Sie wollen die noch nicht umbringen, Mr. Wild? Nein, Peter, das erledigt die Natur von allein. Wenn der Kleine nichts abkriegt, geht er ein. Aber ich könnte doch... Sir, bitte, ich passe auf, dass er was abkriegt. Ich schaff das. Na, meinetwegen. Versuchen kannst du es ja. Tut mir ja selber leid, der kleine Fummel. So kam's, dass ich das Hundebaby unter meine Fittiche nahm. Ich hatte den kleinen Candy genannt, weil er so ein goldbraunes Fell hatte. Mit seinem dunklen Fleck über dem Auge sah er aus wie ein Pirat mit einer Augenklappe. Und ich brachte Candy durch. Hab das Hundchen aufgepäppelt, bis es so kräftig war wie seine Geschwister. Und dann kam dieser Abend. Ich werd's nie vergessen. Ich wollte noch mal nach Candy sehen. An diesem Abend war ein elendes Sauwetter. Ein eiskalter Wind peitschte Wolken von Schnee vor sich her. Sonst hatte mich Candy immer lautstark begrüßt, aber als ich diesmal zu dem Zwinger mit den Welpen kam, blieb alles ruhig. Candy, wo steckst du denn? Candy, ich hab was für dich. Nun komm schon, ich erfriere sonst. Dann sah ich, dass nur die anderen Welpen im Zwinger waren. Candy war verschwunden. Mein erster Gedanke war Vincent. Dem traute ich zu, dass er Candy von Bord gebracht hatte, nur um sich an mir zu rächen. Aber wenn Candy irgendwo da draußen auf dem Eis war, er würde sterben. Also ich runter aufs Eis. Und blöd wie ich war, stapf ich einfach los. Der Sturm kam mit einer solchen Wucht angefegt, dass ich nur noch Schneeflocken sah. Nun musst du wissen, dass nur die Welpen und ihre Mutter auf dem Schiff geblieben waren. Für die anderen Hunde hatten wir Iglus auf dem Eis gebaut. Iglus, wie sie die Eskimos haben. Ich denke also, vielleicht ist Candy bei den anderen Hunden gelandet. Aber wo waren die Iglus? Ich konnte ja vor lauter Schneetreiben nicht mal meine Füße sehen. Ja, trotzdem stapfe ich los, ich Idiot. In die Richtung, von der ich dachte, dass sie die richtige Richtung sein müsste. Habe ich fein gedacht. Nur Schnee und Eis gab's da. Keine Hunde-Iglus. Ich denke, am besten gehst du zurück zum Schiff und suchst woanders. Aber wo zum Teufel war jetzt das Schiff? Ich sehe das Schiff nicht mehr. Also stapfe ich irgendwo hin. Aber da war das Schiff auch nicht. Nur dieser verdammte Schnee. Und da kriegte ich Panik. Ich hatte keinem gesagt, ich suche Candy. Und ich fror bis in meine Seele rein. Dieser verrückt gewordene Wind blies mir den letzten Rest Wärme aus dem Leib. Jetzt dachte ich auch nicht mehr an Candy. Jetzt dachte ich nur noch, dass ich ein bisschen länger leben will. Manchmal macht man schon komische Sachen. Um nicht den Verstand zu verlieren, habe ich das ganze Zeugs aufgezählt, das wir bei der Ausgabe der Winterklamotten bekommen hatten. Eine Windböe holte mich von den Beinen. Und wie ich so da lag, hatte ich nicht mehr die Kraft aufzustehen. Es war fast eine Erlösung, nur so dazuliegen. Dass mich die Kälte in Eisklumpen verwandeln würde, egal. Aber was das Seltsamste war, während ich so da lag, hörte ich Musik. Aber Aber das war gar keine Musik. Zwischen zwei Windböen, da war es still, einen winzigen Augenblick still. Und da hörte ich, ja, Candys Stimme. Und schon zerrte was an meinem Ärmel. Und es war, bei Gott, es war Candy. Mein Kümmerling Candy, der so an mir gezerrt hat. Ohne Candy wäre ich tot gewesen. Von selber hätte ich die Hunde-Iglos nie und nimmer gefunden. Mit letzter Kraft kroch ich rein zu den Hunden, wollte einfach nur so da liegen. Jetzt darfst du bloß nicht einschlafen, habe ich noch gedacht. Sonst erfrierst du trotzdem. Da legte sich Candy auf meine Füße, die schon ganz taub waren vor Kälte. Auch von den anderen Hunden kriegte ich ein bisschen Wärme ab. Fast als würden sie sich um mich kümmern. Naja, dann fing sie an zu bellen und nach einer Weile haben sie vor Freude gewinselt. Peter, wo steckst du denn? Billy? Wir haben dich überall gesucht. Bist du das wirklich, Billy? Ja, aber komm da jetzt raus. Ich kann nicht. Mach jetzt bloß keine Faxen, Peter, komm da raus. Billy hatte mich vermisst. Und als er sah, dass meine warmen Klamotten nicht mehr im Spind waren, ist er zusammen mit Officer Wilde raus und hat mich gesucht. Das Bellen der Hunde hat ihm dann die Richtung gezeigt. Und weißt du, was das Beste war? Der Tag, an dem Candy mich rausgehauen hat, das war mein Geburtstag. An dem Tag, an dem ich trotz Blödheit nicht erfroren bin, genau an dem Tag bin ich 17 geworden. Aber sonst war es eine großartige Zeit. Gab immer was zu tun. Und in der Freizeit hatten wir unseren Spaß. Wir konnten Schallplatten hören auf so einem alten Grammophon mit Handkurbel. Da brauchtest du noch keinen elektrischen Strom. Viel schöner fand ich es aber, wenn Mr. Hussey auf seinem Banjo gespielt hat. Diese Stimmung hielt nicht vor. Irgendwann kam der Tag, vor dem sie alle Angst hatten. Der Tag, an dem die Sonne unterging und für ein paar Monate nicht mehr aufgehen würde. Du musst dir das so vorstellen. Wenn wir Sommer haben, ist am Südpol Winter. Die Polarnacht. Sogar Vincent, sogar der kriegt es mit der Angst zu tun. Wie wir mal zusammensaßen, da war er so miesepetrig, dass ihn Billy so ein bisschen gefoppt hat. Was ist denn los mit dir, Vincent? Hat dir wer ins Essen gespuckt? Halt bloß die Klappe, Billy Boy. Deine Witze kannst du dir sparen. Witze? Wer macht denn hier Witze? Ich muss da an deinen Kumpel denken. Der saß auch mal ganz im Winter am Eis fest. Und? Was mit dem war? Wollt ihr das wissen? Wollt ihr es wirklich wissen? Jetzt mach's mal nicht so spannend, Vincent. Mein Kumpel hatte sich einen Fuß gebrochen, aber die Schmerzen, hat er gesagt, die wären nicht so schlimm gewesen wie die ewige Nacht. Man wird verrückt dabei, hat er gesagt. Ja, das sagen viele. Aber ob es wirklich so schlimm ist? Du kannst deinen Sinn nicht mehr trauen, hat er gesagt. Du weißt nicht mehr, ist das nur 2 Meter weit weg oder 20. Oder du hörst eine Stimme, aber keiner ist da, der was gesagt hat. Einer auf dem Schiff, hat er gesagt, im Ernst, das hat er gesagt, einer auf dem Schiff hat gedacht, es wäre einer hinter ihm her und wollte ihm ans Leder. Ein anderer, der hat angefangen zu schreien. Dauernd zu schreien. Und dann hätte es noch einen gegeben, der konnte das alles nicht mehr aushalten. Dem ist einfach das Herz stehen geblieben. Kannst du dir ja vorstellen, was nach der Rede von Vincent für eine Stimmung war. Nach Witzen war uns nicht mehr. Eine Woche später war es dann soweit. Am 1. Mai verschwand die Sonne und ging nicht wieder auf. Monatelang nicht mehr. Jetzt biss ich die Kälte so richtig ins Fleisch. Wenn es dann noch stürmte, musstest du aufpassen, dass dir nicht die Augen zufroren. Aber unsere größte Sorge galt jetzt dem Eis. Das liegt ja nicht einfach still da, wie das Eis auf dem See. Das bewegt sich und bäumt sich auf, wie das Meer. Und wenn ihm was in die Quere kommt, ein Schiff zum Beispiel, ja. Ich werde nie den Tag vergessen, an dem ich wieder mal dem Boss Tee bringen musste. Viele Stunden schon hatten wir gespürt, wie riesige Eismassen gegen unser Schiff drückten. Das war ein Ächzen und Wimmern in der Luft, als hätte eine Armee von Klabautermännern auf uns abgesehen. Als ich in Shackletons Kabine kam, waren Officer Wilde und Captain Worsley bei ihm. Ah, Peter, stell den Tee auf den Kartentisch. Danke, Peter. Halt, noch was. Ab sofort verlässt keiner mehr das Schiff. Das gilt auch für dich. Aye, aye, Boss. Als ich die Kabine verließ, ging ein heftiger Stoß durch das Schiff. Ich verliere das Gleichgewicht. Kaum habe ich mich aufgerappelt, da höre ich durch die halbgeschlossene Tür Shackletons Stimme. Was ich jetzt sage, muss unter uns bleiben. Unser Schiff wird das Eis nicht überstehen. Wir müssen damit rechnen, dass die Endurance früher oder später wie eine Nussschale zerquetscht wird. Als ich nachts in meiner Koje lag, war an Schlaf nicht zu denken. Als ich am Morgen an Deck kam, war alles verändert. Um uns herum eine Trümmerwüste von turmhohen Eisblöcken, die sich vor dem Schiff aufgestaut hatten. Dazwischen klafften Risse und Spalten, auf deren Grund schwarzes Wasser schwappte. Weil sich das Eis immer noch bewegte, befahl der Boss, die Hunde an Bord zu holen. Kaum waren die in Sicherheit, schoben sich zwei tonnenschwere Eisklötze über die Hunde-Iglos und zermalmten sie. Ich habe dauernd an die Sache mit dem Zwieback denken müssen. Ja? Und? Wie sie den Zwieback... Wie ich den zerbröselt habe. Das wolltest du doch sagen, was? Ja. Hast du das mitgekriegt, die Nacht? Den Stoß? Mhm. Ich konnte nicht schlafen. Auf dem Deck. Mal will's nicht glauben. Aber einen Moment lang haben sich die Decksplanken gekrümmt. Und unten im Laderaum hat's einen Türrahmen gesprengt. Ist wie ein wildes Tier, das Eis, verstehst du? Nur gut, dass die Endurance zu einem Gutteil aus Grünholz besteht. Hart wie Eisen ist das, verstehst du? Ist ein feines Schiff. Das Beste, das je gebaut wurde. Trotzdem wird's noch schlimmer kommen. Aber dann ließen diese grausigen Eispressungen erst mal nach. Wochenlang gab's nur noch leichte Erschütterungen. Und endlich zeigte sich auch wieder die Sonne. Wir hatten die Polarnacht überstanden, ohne dass einer von uns irre geworden wäre. Hurley kletterte wieder unermüdlich auf der eisgepanzerten Endurance herum und knipste, was ihm vor die Linse kam. Hi, Peter. Gute Nachricht vom Mastkorb. Ich habe offenes Wasser gesichtet. Wirklich? Verflucht will ich sein, wenn ich's nicht gesehen habe. Bald sind wir frei und dampfen mit vollen Segeln in die Baselbucht. Und sag mal ehrlich, gibt's auf dieser Welt nochmal so ein tapferes Schiffchen? Hä? Altes Mädchen, den Hut zieh ich vor dir. Frei? Bald frei? Die offene Rinne, die Hurley gesehen hatte, fror wieder zu. Und dann zeigte uns das Eis, was es konnte. Ich saß gerade in der Küche und schälte Kartoffeln. Und Mr. Green machte den Teig für die Brote. Da ging die Welt unter. Ah, pass auf! Wie sind Sie? Halt den Kessel fest! Das Feuer gelöscht. Das Schiff gibt. Krieg zur Tür. Okay. Der Qualm muss raus. Ich sehe nicht. Geh auf ein Vier. Halt dich ganz links! geht. Schilaf, was passiert denn? Irgendwie kam ich an Deck. Wie von einer riesen Faust getroffen, lag die Endurance auf der Seite. Alle Mann herhören! Zuerst die beweglichen Teile sichern! Drei Mann zu mir! Fünf Mann zu Chippy! Wasser! Wir nehmen Wasser! Der Boss stand einen Augenblick starr, dann rannte er nach Achtern. Volldampf! Holz aufs Feuer! Bringt mir die Pumpen zum Lauf! Wasser im Laderaum! Steigen. Alle Mann an die Pumpen! Es wurde eine Nacht in der Hölle. Ich habe an den Pumpen geschuftet, bis mir schwarz vor Augen wurde. Dazwischen habe ich mich durch Berge von Kohlen gewühlt, habe Holz geschleppt, habe mit tausend Händen tausend Sachen gemacht. Zuletzt bin ich rumgetorkelt wie ein Besoffener. Aber als der Morgen kam, sah es gut aus mit uns. Wir haben das Wasser gestoppt, Leute. Ihr habt großartig gearbeitet. Pumpt weiter, dann schaffen wir es. Dann passierte was. Ich stand neben Billy und Chippy an der Reling. Also das hatte noch keiner erlebt. Und erklären konnte es auch keiner. Da kamen 8, 9 Kaiserpinguine übers Eis. Ganz dicht an unser Schiff kamen die ran. Wie in einer feierlichen Prozession. Und dann stießen diese Pinguine einen Laut aus. Einen Laut, sag ich dir. Der ging durch Mark und Bein. Das klang ja wie... als ob die wüssten, was uns blüht. Haben die Mitleid mit uns? Ich hab sowas meinen Lebtag nicht gehört. Das war ein Zeichen. Keiner von uns wird nach Hause zurückkommen. Als hätten's die Pinguine gewusst. Wir dachten schon, wir schaffen's wirklich. Da wurde das Eis wieder lebendig. Ein grässlicher Schlag riss das Heck der Endurance hoch. Das Eis fegte Ruder und Achtersteven weg. Das Deck brach auf. Und als der Rumpf eingedrückt wurde, kam das Wasser mit aller Macht geschossen. Das war das Ende. Es war der 27. Oktober im Jahre des Herrn 1915. Der Boss befahl, das sterbende Schiff zu verlassen. Als ich neben Billy auf dem Eis stand, Teufel noch mal, da fing doch plötzlich an Deck das Notlicht zu blinken an. Ja, man kann das nur so erklären, dass irgendwelche Kabel zusammenkamen, also ein Kurzschluss, was weiß ich. Es war so, dass unser Schiff, dass es uns Lebewohl gesagt hat. Keiner hat ein Wort gesprochen. Was auch. Wenn der Seemann sein Schiff verliert, verliert er sein Zuhause. Wir standen auf einer riesigen Eisscholle, die Gott verlassen durchs Polarmeer trieb, und keine Menschenseele wusste, wo wir waren. Wie es nun weitergehen sollte? Ich hatte nicht die geringste Ahnung. Aber der Boss musste schon länger darüber nachgedacht haben. Das Schiff ist verloren, Männer. Wir dürfen ihm nicht nachtrauern. Wir werden versuchen, zu Fuß die Paulet-Inseln zu erreichen, 350 Meilen westlich von hier. Die Norweger haben da ein Vorratslager angelegt. Auf diesem Marsch können wir nur mitnehmen, was wir unbedingt brauchen. Also weg mit allem, was euch unnötig belastet. Einzige Ausnahme, Mr. Hasi darf sein Banjo mitnehmen. Gegen Trübsalblasen hilft Musik am besten. Also ich besaß ja nur, was ich am Leib trug. Aber so manch anderer, der war jetzt seine Bücher los, sein Fernglas, sein Lederkoffer mit allem, was drin war. Aber so ein Fernglas hatte nun mal keinen Nährwert. Und gewärmt hat's auch nicht. Unsere neue Heimat, das war jetzt ein gefrorenes Stück Ozean. Und was, wenn uns die Nahrungsmittel ausgingen? Nur mal ehrlich, Jenny. Wäre das immer noch ein Abenteuer nach deinem Geschmack? Na, dann will ich dir mal was sagen. Das war nur der Anfang. Das richtige Abenteuer, das kam erst noch.